Also benutz mich. Wonach steht dir das Sinn und geht denn die Reise? Nimm dir was willst, wenn du dich in Seide hüllst. Komm, benutz mich, denn ich liebe dich. Benutz mich, denn ich vergötter dich. Komm, benutz mich, denn ich liebe dich. Benutz mich, denn ich vergötter dich. Siehst mich magisch an, schmieg in einen Busen ran. Seh nicht nach deinem Körper, wird's immer unerhörter. Komm, benutz mich, denn ich liebe dich. Benutz mich, ich vergötter dich. Komm, benutz mich, denn ich liebe dich. Benutz mich, denn ich vergötter dich. Schenk mir deine Lippen, trittst du mir in die Rippen. Du bist wie ein Traum, nicht so wie andere Frauen. Komm, benutz mich, denn ich liebe dich. Benutz mich, ich vergötter dich. Benutz mich, denn ich liebe dich. Benutz mich, denn ich vergötter dich. Wie in eine kokette Pose steht meine Hypnose. Mach ich mir, was du willst, wenn du dich in Seide hüllst. Komm, benutz mich, denn ich liebe dich. Benutz mich, denn ich vergötter dich. Komm, benutz mich, denn ich liebe dich. Komm, benutz mich, denn ich vergötter dich.